stehen. Ein Tratsch, ein Tratsch ist immer wunderschön. Man klatscht so über dies und das. Und tratscht, das ist der größte Spaß. Man findet alles erzählenswert, was man grad selbst gehört. Und flüstert zu sich das Neueste so von Frau X und Herrn O. Oh! Wissen Sie schon, hörten Sie schon ganz genau das Wo und Wie schon, was? Sie wissen es noch nicht, dann hören Sie, was man spricht. Doch vorher, bitte sehr, sagen Sie, dass Sie nie weiter sagen, nur ein Wort, dann will beginnen ich sofort. Ein Tratsch, ein Tratsch, ein Tratsch, ein Tratsch, das müssen Sie gestehen. So ein Tratsch, ein Tratsch, ein Tratsch, ein Tratsch, ein Tratsch ist immer wunderschön. Man klatscht, so über dies und das. Und tratscht, das ist der größte Spaß. Meine Schwester hat vor Tagen mir die Nachricht zugetragen, denn sie konnte sich's nicht versagen, alles zu erzählen mir, das ist doch klar. Leider musste sie gestehen, dass sie selbst es nicht gesehen. Ihre Freundin konnt's erspähen, doch wenn's ihre Freundin sagt, dann ist es wahr. Denn wäre überzeugt ich nicht davon, dann hätte ich gesprochen keinen Ton. So gut, ich glaube, kennen Sie mich schon, mir geht's nicht um die Neuigkeit. Diese Freundin, Sie verstehen, hat es im Vorübergehen zwar nicht ganz genau gesehen, doch man spricht ja schon davon die ganze Zeit. Ein Tratsch, ein Tratsch, das müssen Sie gestehen. So ein Tratsch, ein Tratsch, ein Tratsch, ein Tratsch, ein Tratsch ist immer wunderschön. Man klatscht, so über dies und das. Und tratscht, das ist der größte Spaß. Man findet alles erzählenswert, was man grad selbst gehört. Und flüstert zu sich das Neueste so von Frau X und Herrn O. Oh, wissen Sie schon, hörten Sie schon ganz genau das Wo und Wie schon, was? Sie wissen es noch nicht, dann hören Sie, was man spricht. Doch vorher, bitte sehr, schwören Sie, dass Sie nie weiter sagen, nur ein Wort, dann will beginnen ich sofort. Ein Tratsch, ein Tratsch, ein Tratsch, ein Tratsch, das müssen Sie gestehen. So ein Tratsch, ein Tratsch, ein Tratsch, ein Tratsch, ein Tratsch, ist immer wunderschön. Man klatscht, so über dies und das. Und tratscht, das ist der größte Spaß. So ein Tratsch, so ein Tratsch. Hörten Sie es schon? Wussten Sie es schon? Psst, Diskretion.